Übungen zum Hörverstehen. Hörverstehen Teil 1. Beispiel. Wann fängt der Film an? Ich glaube um 8 Uhr. Bist du fertig? Können wir gehen? Einen Moment, ich muss noch telefonieren. Es ist jetzt aber schon 7:30. Wir müssen gehen. Komm jetzt. Was? Schon 7:30? Ja, dann rufe ich Sibylle lieber morgen früh an. Ich bin fertig. Gehen wir.